das sind unsere Themen. Schwerer Unfall in Liebenau, Klasse 2000 wird weiter gefördert und erfolgreiches Jahr für Jazzclub. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Das Projekt Klasse 2000 wird weiterhin gefördert. Es soll soziale Kompetenzen von Schülern und eine positive Einstellung zum eigenen Körper stärken. Seit dem Schuljahr 2014-2015 wird es vom Landkreis finanziert. Das Projekt wird inzwischen an 19 Grundschulen im Landkreis umgesetzt. Klasse 2000 erhielt nun 5.000 Euro von der Bollmanns-Stiftung. Das Jahr 2015 war für den Jazzkeller Nienburg noch erfolgreicher als 2014. Es konnte nicht nur eine Steigerung im Umsatz, sondern auch eine Steigerung im Zulauf von Gästen verbucht werden. Maßgeblich dafür waren die Auftritte von vielen jungen Bands wie Friday Flashback und Sticky Jam. Mehr dazu von Geschäftsführer Arthur Schröder. Wir haben in diesem Jahr noch mehr Konzerte gehabt, nicht nur im Regelfall aus unserem Programm heraus, sondern wir bieten den Nachwuchs eine Open Stage an. Und das haben wir in diesem Jahr noch mehr gemacht als im letzten Jahr. Und wir werden das mit Sicherheit im nächsten Jahr 2016 auch wieder aufgreifen, sodass auch junge Leute, Nachwuchsband und so weiter immer wieder ein Forum haben, um hier wieder aufzutreten. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern zwischen Liebenau und Büren. Eine 53-Jährige war mit ihrem Auto in Richtung Eule unterwegs und geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die Unfallverursacherin und ihre 80-jährige Beifahrerin mussten schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Die Polizei Nienburg ermittelt nun wegen der Unfallursache. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.